Ich denke so oft an die schöne Zeit mit dir am weißen Strand. Ein schon fast vergessener Traum wurde wahr, als ich dich fand. Wir tanzten unter Sternen, du warst so wunderbar. Schon ein Liebespaar. Der Sommer mit dir war so schön. Tage voller Sonne am blauen Meer. Der Sommer mit dir ging viel zu schnell vorüber. Nächstes Jahr kommt dann bleibe ich bei dir. Die Tage vergingen, doch für uns zwei blieb die Zeit ganz einfach stehen. Wir glaubten, dieser Sommertraum würde nie zu Ende gehen. Doch dann kam der Abschied, die Tränen. Life.